dem Umgang gehen, Umgang gehen, Umgang gehen, wenn das Wetter ist recht schön, mit dem Umgang gehen. Zuerst kommt eine Gange, ein rechter Lange, trockener Stange, dabei ist großer Windel gange, das packt das Lüsen drum und schmeißt ihn um. Musik von der Feuerwehr, kommt auf er, stolz daher, Veteraner hinten drein, müssen dabei sein. Dann die weißen Madel, mit steckte Kladel, und mogri Wadel, wenn's ringt, wenn's los, die arme Madel, dann schimpft die Mutter z'Haus und bandig aus. Thank you. trag ja mein Geld ins Wirtshaus nein, denn ich schwärm nur für Bier und Wein. So ein Reischerl, das ist mir lieber, als mir eine Krankheit oder eine Fieber. Drum geh ich ein Jahr, aus, wie ohne Reischerl niemals aus. Das letzte Grab und spült's mir noch ein Tanz. Het hab ich schon mein Fall, het ist mir alles eins. Du habst mein letztes Grab und spült's mir noch. Die Lady.